Komm, tanz mit mir. Macht neune, ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Drei mal drei macht sechs, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalalalad ich zu mir ein.